Genre Vogue in Retro blättern Seiten ab, die sich verschlissen um den Umriss drehen, der rauen Schönheit guter Formgestalt und der Ästhetik in den schlichten Dingen, die viele Wunden tragen, Schlüsselreize wie dein Kajal vom regen Wind verwischt, durch dessen Schleier ich durchsichtig schaue. Dahinter bist du wirklich wunderschön. Ich könnte immer weiter davon schreiben, ohne zu dichten, was das Wort angeht, damit es werde wie das Bild in Bildern. Und deine Lippen, dieses flüsterleise, gezeichnete vom Sassen Herbstabrieb, wo sich das Glück von ganz alleine findet.